أيها العالم ماذا تقول أو ما يبديك هذا الجبر أيها العالم ماذا تقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wir fangen inshallah heute mit einem Hadith an und den werden wir heute sicher nicht fertig machen. Das ist ein langer Hadith. Über den werden wir inshallah die nächsten Male auch sprechen. Dieser Hadith ist von die Arba'in Nawawiyya. Wir lesen es inshallah mit der Erklärung von Ibn Rajab al-Hanbali. In seinem Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ibn Rajab hat die 40 Ahadith genommen von Imam Nawawi und machte sie zu 50, also hat 10 dazu hingefügt. Und so wurde es so, Jami' al-Ulum al-Hikam mit Erklärung natürlich. Das ist der Hadith, der 19. Hadith. Von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال, also, das ist zuerst auf Arabisch, an Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Also von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma قال, dass er sagte, ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In anderen Überlieferungen heißt es, er hat mit ihm yani auf einen Reittier geritten. Er sagte mir, o Junge, ich lehre dir Worte. Yani lerne sie. Bewahre Allah, so bewahrt er dich. Bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Wenn du fragst, dann frage Allah. Und wenn du jemanden um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe. Und wisse, dass wenn die ganze Menschheit, wenn alle sich versammeln, dass sie dich mit etwas nutzen, so werden sie dich mit nichts nutzen, außer das, was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sie sich versammeln, damit sie dich schaden, so schaden sie dich nicht, so werden sie dich mit nichts schaden, außer das, was Allah über dich geschrieben hat. Die Stifte sind erhoben und die Blätter sind getrocknet. Und in einer anderen Überlieferung, dieser Hadith, überliefert bei Tirmidhi, und er sagte, Hadith und Hasan und Sahih. Und in einer anderen Überlieferung, außer Tirmidhi, sagte Imam Nawawi, in einer anderen Überlieferung, nicht von Tirmidhi, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, احفظ الله تجده أمامك تعرفه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك لم يكن ليصيبك واعلم وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يعني بفار الله سوفندست إيم فاديا كن الله in der guten Zeit so kennt er dich in der harten Zeit. Und was dich verfehlt hat, hätte dich niemals getroffen. Und was dich getroffen hat, hätte dich niemals verfehlt. Und wisse, dass der Sieg mit der Geduld ist und die Erlösung mit der Besorgnis oder Kummer ist. Und das mit jeder Erleichterung, mit der Beschwernis, die Erleichterung kommt. Okay? Ibn Rajab, rahimahullah, sagt, seine Aussage, sallallahu alaihi wa sallam, bewahre Allah, bedeutet was? Was bedeutet, dass jemand Allah bewahrt? Bedeutet, bewahre die Grenzen von Allah und seine Rechte und seine Befehle und seine Verbote. Und die Bewahrung davon, von all dem, ist, dass du stehen bleibst bei den Befehlen, indem du sie durchführst, und bei seinen Verboten, indem du sie unterlässt. Verstanden? Und bei seinen Grenzen, so überquerst du nicht und überschreitest du nicht, was Allah befohlen hat und was er verboten hat. Wer das macht, so ist er von denjenigen, die Allahs Grenzen bewahren, über die Allah Azza wa Jal in seinem Buch gelobt hat, indem er sagte, والذي هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ. Dies ist, was ihr was euch versprochen wird, für jeden Reuigen, ja, Bewahrer. Der Bewahrer ist hier damit gemeint, derjenige, der Allahs Grenzen bewahrt. Steckst du das an, Achi? Okay. Und von den Sachen, oder von den größten Sachen, die man bewahren muss von den Befehlen Allahs, ist das Gebet. So hat Allah befohlen, das auf das Gebet zu bewahren, zu achten. Ja? Und das Achten auf das Gebet ist was? Was ist das Achten auf das Gebet? Wenn Allah oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam von Muhafaza ala Salah redet, von Achten auf das Gebet. Damit ist nicht gemeint, dass du betest. Damit ist gemeint, dass du pünktlich betest in die richtigen Zeiten, dass du es nicht verspätest. Und hier ist die Fehlleitung von vielen Leuten. Und das ist der Hadith, ein Hadith, wo die Murji'a dieser Zeit damit argumentieren, damit sie den Takfir von Tariq al-Salah wegbringen. Und auch die Murji'a in erster Zeit, und nicht unbedingt die Murji'a, aber auch die Murji'a, vor allem die Murji'a, argumentieren damit. Und einige Gegner von den Takfir, die nicht zum Murji'a, von Takfir von demjenigen, der nicht betet, die nicht zum Murji'a gehören. Sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auf das Gebet achtet, yani wird yani sinngemäß in Jannah kommen. Und wer nicht auf das Gebet achtet, ist er in Mashiatullah. Entweder Allah vergibt ihm oder Allah azza wa jalla bestraft ihn. Das Achten auf das Gebet ist, dass man pünktlich betet. Dass man pünktlich betet. Aber wenn man gar nicht betet, dann hat man das Gebet gelassen. Tarak as-salah, nicht lam yuhafiz ala as-salah. Und deswegen Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt er, wisst ihr, was al-muhafaza ala as-salah ist? Als Allah azza wa jalla sagt, hafizu ala as-salah. Er sagte, al-muhafaza ala as-salah, dass man es in ihrer Zeit betet, wenn man es lässt, la kanu kuffara. Würden sie es lassen? Das ist die Aussage Allah allem von Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, bei der Aussage von Allah Azza wa Jal, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Genau, bei diesem Vers. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Allah allem von Surat Maryam. Es kam nach ihnen eine Nachkommen, die das Gebet verloren gehen gelassen haben und die Neigungen und Begierden gefolgt haben, so werden sie eine schlimme Strafe finden. Er sagte, wisst ihr, was das verloren gehen des Gebetes ist? Sie sagten, ja, dass man nicht mehr betet, dass man es lässt. Er sagte, nein, hätten sie es gelassen, wären sie Kuffar gewesen. Das verloren gehen des Gebetes ist, dass man es nicht rechtzeitig betet. Dass man betet, aber nicht rechtzeitig betet. Das ist die Aussage von Allah, von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud. Und deswegen, Muhafada ala Salah ist, dass man rechtzeitig in das Gebet, und das ist von das, von Hifdullah azza wa jal, dass ich Allah bewahre, damit er mich bewahrt. Dass ich Allahs Grenzen bewahre, dass ich zum Beispiel rechtzeitig bete, nicht das Gebet immer wieder verschiebe. Ja? Und dann bete ich, aber in der verabscheuten Zeit. Yani ganz nah an dem nächsten Gebet. Ja? Nein. Okay. Davon ist auch, wie Ibn Rajab al-Hanbali sagt, ist auch Hifdur Ra'si wal-Batni. Davon, dass ich Allahs Grenzen bewahre, ist was? Davon ist was? Die Bewahrung von Kopf und Bauch. Okay? Wie es in dem Hadith von Ibn Mas'ud al-Marfu', also wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, al-istihya'u min haqqi Allah min haqqi. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما عوى وما وتحفظ البطن وما حوى خرجه الإمام أحمد والترمذي. Also die Scham ist eine gute Sache. Das ist eine etwas, was Allah gelobt hat. Ja? Und die Scham fördert oder verpflichtet, ja, dass du den Kopf und alles, was da drinnen ist, was er verstanden hat, bewahrst. Ja, dass du in diesen Kopf nichts reingibst, ha? Was Unsinn ist. Indem du Musik hörst, indem du Bilder speicherst da drinnen in diesem Kopf von, was weiß ich, irgendwelche hässlichen Kreaturen von dieser Welt, von irgendwelchen Kuffar und von irgendwelchen Tawarit und von ha? Es gibt Leute, die kennen, ich habe, subhanallah, als dieser Allah Musta'an gestorben ist, Michael Jackson, ha? Ach, das war für mich eine Qual im Gefängnis, weil es ist nichts gelaufen wirklich im Fernseher, sogar die Nachrichtensender, außer diesem Blödsinn. Und du, da drinnen, ob du willst oder nicht, du hörst mit. Entweder ist jemand mit dir in der Zelle oder Nebenzelle oder. Yani, subhanallah, yani, so vom Hören her, wer ist dieser Idiot, der sowas anhört? Also mich bringt das eher zum Bauchschmerzen, dass ich auf die yani, brechen muss. Und es gibt Leute, da habe ich gesehen, es gibt Leute, die kennen all seine Lieder auswendig und der gibt damit an. Okay, und weiter. Dann stehe ich in der Früh auf, Michael Jackson ist in der Nacht gestorben, habe ich gedacht, yallah, ma'assalam, tschüss. Ein Idioten weniger. Stehe ich in der Früh auf, stehe ich Leute weinen. Verstehst du? Und das ist nicht vom Bewahren von Allahs Grenzen. Und Muslime leider. Muslime oder sogenannte Muslime, ja, die hinter den Sänger oder die Sängerin und die Fotos von der und die und das, das ist nicht vom Bewahren von Allahs, ja, von Allahs Grenzen. Und das ist nicht ein Bewahren von dem Kopf und das, was er versteht, ja, und das, was er speichert, ja, das ist nicht davon. Und dem Bauch. Und was er beinhaltet. Was bedeutet das? Bedeutet, dass du nichts in deinen Bauch reingibst, was haram ist. Was haram ist. Ja, sogar nichts in deinen Bauch reingibst, was Schubha ist. Könnte haram sein, aber muss nicht sein. Zweifelhaftes. Nein. Weil, warum? Ma nabata lahmun min haram. Ma nabata lahmun min haram. Fannaru awla bih. Das ist Fleisch, wenn es von Haram aufwächst, dann ist es eher fürs Feuer geeignet. Okay? Und wie willst du, subhanallah, in den anderen Hadith, subhanallah, das ist ein sehr starker Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der einer von euch, ja, yani, asha'atha akhbar, ja, yani, er kommt gerade von der Reise, staubig und arm und zerrissene Kleidung, ja, und setzt dich und hebt seine Hand zum Himmel und sagt, ja Rabb, mach Dua. Aber sein Essen ist von Haram, sein Trinken ist von Haram, das, was er anhat, ist von Haram. Wie kann Allah Azza wa Jalla ihm Istijaba geben? Wie kann Allah Azza wa Jalla ihm antworten? Kommt einer und sitzt und fragt noch, warum wird mein Dua nicht angenommen? Na, schau dich um. Er arbeitet, sein Geschäft ist voll mit Alkohol. Oder er sitzt mit Leuten, die Alkohol trinken. Oder ihr habt irgendwas mit Alkohol zu tun. Oder, wallah, kommt einer zu mir vor einem Badtag und sagt, ich mache Entwurf. Ich fasse keinen Alkohol an, aber ich mache Entwurf. Ja, für Werbung, für Alkohol. Ist das erlaubt? Wie gesagt, du fragst noch. Ja, nee, dass du fragst, dass du mich fragst, bedeutet schon, dass du weißt, dass es Haram ist. Oder dass du zumindest den Verdacht hast. Und dann habe ich ihm gesagt, willst du es deinem Sohn erzählen? Er sagt, nein. Ich sage, subhanallah, warum? Und deswegen, was sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah? Er sagt, al-ithmu ma haka fi sadri wa khashita an yattali alayhi an-nas. Die Sünde, was ist eine Sünde? Wer erkenne ich eine Sünde? Natürlich, das ist beim gesunden Muslimverstand. Nicht Menschenverstand, sondern Muslimverstand. Ja? Nicht infiziert von Virus, von Schirk und Kuffer und Heuchlerei und Angela Merkel und so weiter. Ja? Und Integration und so weiter. Das ist beim gesunden Muslimverstand. Wer erkennt eine Sünde? Ja? Er sagt, was dich in der Brust so kratzt. Es kratzt dich so in der Brust. Und du befürchtest, dass die Menschen das sehen von dir. Jemand, der raucht, natürlich mit gesundem Muslimverstand. Ha? Warum versteckst du? Er versteckt sich und dann fragt er mich, ist Rauchen halal oder haram? Ja, na, warum versteckst du dich dann, wenn es halal ist? Und das ist eine allgemeine Regel, noch einmal, bei gesundem Muslimverstand. Ja? Nicht infiziert von Demokratie und Integration und diesem ganzen Mist. Ja? Was dich in der Brust kratzt und du hast Angst, dass die Menschen das sehen. Er sagt auch in Rajab, rahimahullah, er sagt, und von den Größten, was bewahrt werden muss von den Verboten von Allah azzawajal, ist die Zunge und Schambereich. Zunge und Schambereich. Und den Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu, von den Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er sagte, wer man hafidha ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhal al-jannah. Wer das bewahrt, was zwischen seinem Bart ist, also die Zunge, und zwischen seinen Füßen ist, oder Beine ist, kommt ins Paradies. Bewahrt das und das da unten. Kommt ins Paradies. Hadith ist bei Hakim fil Mustadrak. Und Imam Ahmad überliefert von Hadith von Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer das bewahrt, was zwischen seinen Backen ist, ja, zwischen seinem Mund ist sozusagen, ja, ne, und zwischen, und seinen Schambereich, kommt in Jannah. Okay? Und die Ayat über das Bewahren von Zunge und Bewahren von Schambereich ist viel im Koran, wie zum Beispiel die Ayat قُلْ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Ich sage, oder sprich zu den Gläubigen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Schambereiche hüten. Ja? Und Allah azzawajal lobte die Gläubigen, indem er sagte وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Und die Männer und Frauen, die ihre Schambereiche hüten. Und er sagt auch in Surat al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, bis er sagte, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. So, die Ayat dafür sind viele. Und Abu Idris al-Khawlani sagte, das Erste, was Allah Adam a.s. geboten hat, als er ihm zur Erde hinabsandte oder gebracht hat, war, bewahre deine Scham. Und stecke ihm nur in Halal. Das ist eh klar. Okay? Das heißt, ich muss Allahs Grenzen bewahren. Und von dem Bewahren von Allahs Grenzen heutzutage ist was? Ist, dass ich mich von Schirk und Kuffer fernhalte. Indem ich die Ibadah nur Allah azzawajal gebühre. Indem ich Allah azzawajal tatsächlich den Tawhid gebühre, den er von mir verlangt hat. Für den er mich erschaffen hat. Indem ich mich von dem ganzen Mist der Integration und Demokratie und Säkularismus und so weiter fernhalte. Indem ich mich von dem Tagut lossage, indem ich die Muwahhidin unterstütze. Koste es, was es koste. Koste es, was es koste. Weil das ist vom Bewahren von Allahs Grenzen. Das sind die ersten Grenzen, die Allah azzawajal festgelegt hat. Das sind die ersten und wichtigsten Grenzen, die Allah Azza wa Jal festgelegt hat. Von dem Bewahren von Allahs Grenzen ist auch, dass man Ahlul Bid'ah meidet. Die Leute von Bid'ah, vor allem die, die zu ihrer Bid'ah aufrufen, meidet. Was sitzt du mit einem Madkhali? Was gehst du zu einem Madkhali in seiner sogenannten Moschee? Ja? Sind Munafiqin. Das sind, wenn die keine Munafiqin sind, dann weiß ich nicht, wer Munafiqin sind. Ja? Was sitzt du mit einem Murji oder mit einem Khariji von den Khawarij? Was sitzt du mit denen? Ja? Deswegen muss klar eine klare Linie unterschieden werden. Warum? Weil wenn du sitzt mit ihm, ja, und du hörst sein Batil und du redest nicht, Wallahi, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du redest dagegen oder du stehst auf und gehst. Du stehst auf und gehst, das ist, wenn zufällig passiert, nicht du gehst extra hin. Ja? Wenn du das nicht machst, Wallahi, du bekommst die gleiche Sünde, die er macht. Alles, was er sagt, bekommst du. Wenn er ein Masiya sagt, bekommst du gleich die Sünde. Wenn er gegen Brüder spricht und Riba macht, bekommst du die gleiche Sünde. Wenn er Kufr spricht, Wallahi, du bist Kafir geworden. Der Beweis, weil Abu Osama redet nicht von seinem Kopf, inshallah. Der Beweis ist der Vers Nummer 140 von Surat al-Nisa. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرَهُ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Er hat euch in dem Buch offenbart, dass ihr, wenn ihr hört, dass Allahs Zeichen und Allahs Ayat Kufr gegen sie gemacht wird und sie verspottet werden, dann sitzt nicht mit ihnen, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen. Ansonsten seid ihr wie sie. Allah versammelt die Heuchler und die Kuffar in Jahannam allesamt zusammen. Und liest, was im Tafsir darüber steht. Ja, liest, was in dem Tafsir. Na, barakallahu fiik. Liest, was in dem Tafsir darüber steht, das heißt in Al-Qurtubi oder bei Al-Tabari oder bei Ibn Kathir oder bei den anderen. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Wenn du in einer Sitzung sitzt und es wird irgendwas gesprochen, ja, dann bekommst du die gleiche Sünde. Das heißt, wenn es eine Sünde ist, bekommst du die Sünde. Wenn es Kufr ist, ist man Kafir. Das ist eine klar und deutliche Sache. Und deswegen soll sich jeder davor hüten, diese Leute, die in den Moscheen vom Madkhalis gehen, und subhanallah, ich frage einen vor ein paar Tagen, subhanallah, sagt, ja, die haben gegen dich das und das gesagt und die haben das und das gemacht, und ich sage, wo warst du? Woher weißt du das? Er sagt, ich war dabei. Ich sage, was hast du gemacht? Er sagt, ja, ach, was soll ich machen? Ich war alleine. Und warum gehst du dann überhaupt hin? Ja, ach, der Imam hat eine schöne Stimme. Subhanallah, für eine schöne Stimme riskierst du den Kuffer? Allahu Akbar. Hey, hast du die schöne Stimme gehört? Ja? Und hast du auch gleichzeitig die Riba mitgehört? Nicht nur Riba, sondern Batil, klar und deutlich ein Batil. Und Allahu A'lam, ob man hinter solchen überhaupt beten kann. Yani, gegen solche Heuchler? Yani, Wallahi, diese Leute sind schlimmer als die Khawarij. Sie bezichtigen uns, der Khawarij zu sein. Wallahi, sie sind schlimmer als die Khawarij. Wisst ihr warum? Die Khawarij haben die Mu'minin angefeindet für Sünden. Für Sünden. Aber sie haben in diese Sünden übertrieben. Aber die fanden uns an wegen dem Tawhid. Wallahi, die sind schlimmer. Mit uns sind sie Khawarij und mit den Hukam sind sie Mutia. Und deswegen soll sich jeder hüten und soll jeder die Grenzen von Allah Azza wa Jal bewahren und verstehen und kennen, damit Allah Azza wa Jal von uns und von euch annimmt. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أوما يوقظ فيك الحس شعب، جمعه من شدة الهول شتيت، أرضه تصلى بنيران رصاص، وشظايا هدمت منها البيوت. أوما تبصير آلاف الضحايا، ما لها اليوم مقيل أو مبيت.